Demonstration of Superior Judgment. Von Hedrich und Gast, heute und wie immer mit Erik Hedrich. Ja, herzlich willkommen zu der ersten Folge Hedrich und Gast. Ich wollte mal ein bisschen was ausprobieren. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist es und warum zum Fick macht er einen Podcast, dann kann ich euch mal auf meinen Twitter oder meinen YouTube-Account verlinken. Ich hatte einfach mal Bock, irgendwie mit Menschen zu reden und das vielleicht auch irgendwie in die Öffentlichkeit zu verbreiten. Und heute habe ich auch schöne Gäste dabei und... Und der heutige Gast, sponsert bei Bio, ist... Ja, wer ist denn mein heutiger Gast? Oh Mann, Alter, ja, ich, hallo. Genau, einmal am Markt. Ich bin Gamer, und hallo. Der heutige Gast, sponsert und der zweite, ist... Hillmann. Ja genau, Marc und Tillmann habe ich heute dabei, die chillen manchmal mit mir auf dem TS rum. Und ihr dürft jetzt, ihr habt zwar keine Eigenschaft von euch genannt, aber ihr dürft jetzt jetzt mal raten, was ich denn da für ein Thema für euch überlegt habe. Oh Mann, Alter. Ja, also. Jeder darf es bleiben. Moment, ich beginne. Tillmann, okay. Wie kannst du dabei gerade nicht lachen? Ich musste. Ich sponsert bei Bilu. Ich musste lachen. Ich hätte mich fast gemutet, Leute, so. Und danach nicht mehr. So, also, ich habe drei Versuche zu erraten, was mein Thema ist. Fang an. Soll ich sehr oberflächlich anfangen, oder? Mach was. Ist es irgendwas über Gaming? Gut, ich bin raus, ich habe kein anderes Leben. Küss. Na los, Tillmann, sag doch mal was. Achso, ja, ich fange einfach mal mit dem Offensichtlichsten an. Drogen. Ah. Im Offensichtlichsten? Was soll ich denn dazu sagen, hallo? Dann hätte ich Tillmann alleine gehabt. Ach, stimmt. Was haben Tillmann und ich denn gemeinsam? Ja, nicht unbedingt was mit gemeinsam. Soll ich euch einen Tipp geben? Wir haben schon mal drüber diskutiert. Ach so, wir haben einen also beide eins. Genau, also klar, ich rede mit euch gemeinsam. Ach so. Ja, genau, wir beide, ne? Wir haben schon mal drüber diskutiert. Das war aber die Drogengeschichte. Ah. Keine Ahnung, was. Ja, Moment. YouTube-Kacke. Ja. Na, bist du behindert? Ah! Thema. Bestimmt würde Erik da eine Diskussion darüber halten. Es ist eine sehr tiefgründige Diskussion. Also, das Saß an dieser Stelle war nicht so gut eingesetzt. Oh Mann. Etwas Tiefgründiges. Na cool. Hatten wir es davon schon öfters? Ich glaube, wir haben schon zwei oder dreimal drüber geredet. Okay, dann ist das zu wenig. Statement. Ja, ich hätte jetzt vegetarisch und vegan gesagt, aber das ist dann wahrscheinlich nicht. Nein. Ich werde die Trudy erstmal nicht einblenden, auch wenn es falsch war. Da hätte ich jetzt echt... Ja, es war ja auch nicht geraten, es war mein Gedankengang. Wo ich das gerade so gehört hatte, dachte ich so, Dinge hätte das ist bestimmt, aber... Keine Drogen? Tiefgründig. Kein... Irgendwas Tiefgründiges? Schulsystem. Mann, Alter, was soll denn das? Nein, ich mir sowas merke. Soll ich aufklären, damit wir hier nicht 20 Minuten mehr rumreden? Ja, komm. Mach mal, komm. Alter, es ist das allgemeine Thema, worüber man echt schon reden kann. Buchen, es ist Stichwort die Realität. What the fuck? Alter, bitte was? Wie soll ich denn da? Erik, das ist das komplette Gegenteil von mir. Wie soll ich denn darauf kommen? Die Realität, das Ding ist, warum ich euch dazu berufen habe, ist, dass ihr unglaublich interessante Vorstellungen von dem Universum habt und wie es aufgebaut ist. Ach so, ach das wow. Meinst du, als wir das mal irgendwann... Genau, das haben wir schon... Zu 10 Uhr minus 11 Hurensohn Uhr diskutiert haben. Übrigens, Hurensohn sagt man nicht. Tut mir leid. Ich hab, eigentlich auch gedacht, dass man in jeder Sendung... raus. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, dass man in jeder Sendung auch, aktuelle Themen bereden könnte. Habe mir aber jetzt nichts vorbereitet, aber was mir jetzt gerade mal spontan in den Sinn kommt, wäre Marcel Hesse. Wer? Ja. Okay, ja, cool, jetzt darfst du erstmal erklären, wer das ist. Okay, habt ihr nicht gehört? Nein. Also vielleicht erinnere ich mich, wenn du die mir Bild hat, bin ich ein Kindermörder, der einen neuen davon hat mir Ricardo vorhin auch, also darüber haben Ricardo und ich vorhin jede Menge geredet. Kenn ich nicht. Ja. Echt nicht? Der Typ, ich kenne keine Kindermörder. Ich weiß nicht, wie das war, aber das war der Nachbar von so einer Familie. Von denen sind die Eltern irgendwie weggefahren oder so. Dann meinte er zu dem einen, so komm mal mit, helf mir mal hier. Dann hat er ihn irgendwie in seinen Keller gelockt, den abgestochen irgendwie so. Shit, hat alles seinen Kumpel über WhatsApp eine Sprachnachricht erzählt. Hat er auch irgendwie seine SD-Karte oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich fand, was überhaupt nichts bringt, weil wenn du etwas in WhatsApp schreibst, dann ist das schon halt, weißt du, WhatsApp wurde ja von Facebook aufgehofft. Also, das ist schon alles, das ist irgendwie dumm gewesen. Einfach nur, weil das von Facebook ist. Ja, ja, aber ja, Facebook hat WhatsApp aufgekauft, das heißt, dass die ja auch die ganzen Audiodateien so abfangen können. So. Deswegen ist ja, dumm. Ja, er hat die ganze Sparnachricht noch auch sowas gelabert von wegen, ist mir das alles scheißegal, bla bla bla. Ich lande ich weiß, davon hat mir Ricardo vorhin was abgespielt, weißt du? Da hat er mir so gesagt, ja, also das ist schon ein bisschen später so, nicht nur mehr Kinder oder so, ja, hab gerade irgendwas mit dem Strick funktioniert, aber mich erhängt oder hab jetzt nicht so Bock drauf, hab einen. Noch den Nachbarn umgebracht, so, oh, und die Gedärme, ey, das ist so krass, die kann man einfach rausziehen. Ich hab überlegt, ob ich nochmal jemanden herhole und mit dem das Gleiche mache, oder ob ich mir ein Mädchen hole und das Gewaltige so, aber ich denke, die Polizei hat mich bald, fang dann bald mein gequältes Knastleben an, so, mal gucken, wie das wird. Ey, wie kann man einfach nur so geistig behindert sein und vor allem dann noch so lässig darüber reden, als wäre das irgendwie was Normales. Holy shit, Alter. Ja, gut, davon habe ich jetzt noch nichts mitbekommen. Ja. Jetzt hast du davon mitbekommen. Aber ja, jetzt höre ich doch. Wahrscheinlich bist du nur nicht so in den alten Medien aktiv, sag ich mal. Ricardo meinte, dass die Leute, die Polizei so die ganze Zeit so Daten von ihm hatten, so. Also sie wussten irgendwie, wer das ist und so. Dass sie ihn das so spät bekommen haben, ist irgendwie echt wesentlich. Ja. Also ich habe kaum Informationen darüber. Ich kann mal googeln. Wie heißt der nochmal? Marcel? Marcel Hiese, aber das ist ja eigentlich sowieso egal. Also da hat glaube ich jeder nur ist der Marcel Meinung, Hiese? Oder? Marcel Hesse? Oder Hesse, was Hessen? Weiß ich. Ja, dann ist der hässlich. Hin, ja, der ist sau hässlich. Das ist okay. Leider echt so. Der Typ, ey. Jedes Mal, das fand ich so krass. Als wäre das irgendwie ganz normal, so ganz normaler Tag, so, ja, hab grad meinen Nachbarn umgebracht. Ja, überleg, ob ich das mit dem nächsten nochmal machen sollte. Zum Glück wurde er jetzt geschnappt, man kann nur hoffen, dass es nicht noch mehr von solchen Leuten gibt. Ich hoffe, der muss im Knast ein paar Mal öfter die Seife aufheben. Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall. Vorhin bei der Tanzschule ein Witz, hat ein Typ bei uns am Tisch erzählt und der meinte so, Kind fragt seine Mutter, sollte ich eigentlich ein Junge oder ein Mädchen werden? Ach Kind, eigentlich wollte ich doch nur die Butter aufheben. Oh Gott, Alter. Und die Leute in der Tanzschule haben das einfach nicht gecheckt. Hat das der Gabelstapler gesagt? Nein. Der Gabelstapler fragt. Der Gabelstapler, der aber fast der dir voll ähnelt irgendwie. Aber nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ähnelt. Aber irgendwie so Gabelstapler riesige Sachen machen. Ja, der bewegt sich nur. Ach, keine Ahnung. Aber bewegt sich wie ein Gabelstapler, Junge. So, wisst ihr, worüber ich manchmal nachdenke? Ich denke mir manchmal so, ist es vielleicht so, dass irgendwo jemand sitzt, der das hier alles erfunden hat und dann einfach mit solchen Leuten wie Marcel Hesse einfach da so ein bisschen Aufregung in die Welt reinsprühen will. Weil das, noch nicht, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Genau, weil es ja nicht aufregend genug ist durch AfD und Donald Trump und diese ganze die Flüchtlingskrise. Oh ja, das und was es auch wieder zurück zum Hauptthema bringt, die Realität. Ja, da hast du recht. Ja, die Sache ist nicht. Herausfinden wird man sowas wahrscheinlich nie. Aber man kann auch darüber spekulieren. Also man das ist auf jeden Fall interessant. Das ist doch das Tolle daran. So. Du kannst irgendwie genau was sagen, keiner kann das Gegenteil beweisen, du kannst es auch nicht beweisen, aber du kannst dir so denken, was du sagst. Deswegen ist es ja auch Religion. Und das stimmt. Also wenn man sich mal zum Beispiel die Bibel anguckt, so ich als evangelischer Christ, sag ich mal, dann merkt man auf jeden Fall, dass das gequillte Kacke ist, die da drin steht. Aber man kann nicht sagen, Gott existiert partout nicht, weil man keine Gegenbeweise hat und das sollte man sowieso nicht tun, weil diese Menschen, die religiös sind, die sind ja auch aus einem Grund religiös, weil sie sich diesen Irrsinn in der Welt irgendwie erklären möchten. Aber ich bin ja auch aus irgendeinem Grund nicht religiös. Da steht halt dann Aussage gegen Aussage, wie vom Gericht quasi. Ja, aber bei so krassen Übernatürlichen... Die Sache ist, die Frage haben sich schon viele gestellt, auch Gläubige. Und zwar, wieso sollte es auf dieser Welt so viel Leid geben, wenn Gott eigentlich den Frieden bringen soll? Das fragt man sich ganz oft. Stimmt. Wir haben eine Christin bei uns im Religionskurs, ich habe tatsächlich noch Religionsunterricht, die fest davon überzeugt ist, also ich habe gesagt, Gott kann sowas nicht, Gott kann bei einem Autounfall nicht mit seiner heiligen Hand in diesen Autounfall reingreifen und da irgendwie die Autos auseinanderschieben. Er hat ja auch keine 1000 Hände die Sekunde. Ja, und diese Christin hat dann gesagt, doch, das könnte er bestimmt, er macht's nur nicht. Ja. Und das ist halt so die Sache, wo man sich fragt, okay, solange es dir hilft, das alles irgendwie besser zu sehen, man denkt sich auch immer, wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann sieht man ihn später irgendwann mal wieder. Und das sagt auch keiner was gegen. Problem ist, dass ich einen Friedhof momentan nur noch als ein Stein, also das Einzige, was auf einem Friedhof zu finden ist, ist ein Stein, wo die Daten draufstehen. Und der Rest ist wahrscheinlich schon sowieso längst verwest. Das ist das, wo mal die Gedärme drin waren, die einen am Leben erhalten haben, so wie das Gehirn. Ja. Wobei das Gehirn ja eigentlich die Seele ist, die ja eigentlich in den Himmel aufsteigen soll. Das ist aber auch eher... Also ich find's... Keine Ahnung. Das Gehirn ist ja eigentlich nur... Das sind eigentlich nur elektrische Impulse, die gespeichert werden können. Und das sind eigentlich alles nur die Erinnerungen, die man in seinem Leben gesammelt hat. Das heißt, je nachdem, ob man in seiner Kindheit gute Erinnerungen gesammelt hat oder schlechte, entwickelt man sich demnach auch später in seinem Leben. Und wenn dieses Gehirn dann aus ist, dann sind diese Impulse weg und gehen nicht irgendwie nach oben in den Himmel oder nach unten in die Hölle. Sie verschwindet so einfach. Ja, das ist einfach aus, wie wenn man einen PC ausschaltet. Ja, eben. Den man aber dann nicht wieder ankriegt. Als würde man die Festplatte rausnehmen. Als wäre da ein Hamster, der dann stirbt und dann ist der PC auch tot, wisst ihr? Ich war mal fest davon überzeugt, dass in der Grundschule habe ich immer davon geträumt, dass wenn man tot ist, dass man in den Himmel kommt. Und es gibt ja eigentlich diese Vorstellung, dass da irgendwie ein Petrus oder Moses oder sonst wer vorsteht und dann richtet, darfst du in den Himmel, also darfst du hier durch das goldene Tor hinter mir, darfst du in meine Hut oder sollst du in die Hölle. Und ich habe mir vorgestellt, dass da oben kein Himmel ist, sondern dass da oben Moses ist, der ein riesiges Glücksrad hat. Mal gucken hier. Gewinnspiel, yay. Yeah. Macht mit, Leute. Auf diesem Glücksrad sind dann alle, wirklich alle sämtlichen Spezies der Erde drauf. Verbinden sich ein bisschen mit dem Hinduismus, dass man dann dran dreht und was man dann rauskommt, das wird man dann im nächsten Leben. Und das passiert immer. Ach so, das ja. Dann ist aber auch die Frage, wann ist das nächste Leben, Leute? Ja, das kann ja in einer Million Jahre sein. Gar nicht es gibt ja auch wirklich, es gab mal so RTL-Sendungen, wenn man jetzt, gut, RTL, ne? Aber wo es Leute gab, die unter Hypnose gesetzt wurden und dann in Erinnerungen von ihrem letzten Leben zurückkatapultiert wurden. Habe ich auch mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob das Ganze so gespielt oder ungespielt ist. Okay, komm. Ey. Ja, sorry. Dafür erstmal. Ach, ich habe erst überlegt, ob ich als Lieblings- oder Hasskategorie für diese Sendung Religion nehme. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen offensive. Nicht so gut, glaube ich. Ja, deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was wir da später zu sagen können. Aber vielleicht sowas wie Todesvorstellung oder so. Aber da ist ja noch ein bisschen hin. Aber wirklich der Tod ist das Einzige, was mich an der Existenz dieser Welt zweifeln lässt. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wenn das wirklich die Welt ist, in der jeder, dass die Realität ist hier, dann würde es keinen Tod geben. Dann würde jeder immer bis zum Ende weiterleben, weil der Tod irgendwie auf mich unrealistisch wirkt. Und es gibt ja auch diese unglaublich geile Theorie, die ich auch gerne unterstütze, die ein bisschen gruselig ist, aber die ich irgendwie feier, dass wir alle in einer Simulation leben. Matrix-mäßig. Ja. Matrix habe ich leider nicht geguckt. Ich auch nicht. Aber ich glaube ja. Ich auch nicht. Also, finde ich eine mega nice Vorstellung. Stell dir das mal vor, wir wachen dann quasi aus dem ewigen Schlaf auf und leben dann in so einer anderen Welt, wo alles, was wir hier erleben, halt nur in einem Computer war. Wenn es eine Simulation war, dann würde ich mir das so vorstellen, dass das irgendwie so ein übelster Quantencomputer ist, der die Sachen einfach nur berechnet und wenn etwas... Ich weiß nicht, ob das ein bisschen... Makaber ist das sozusagen und ein bisschen, was weiß ich. Aber dass die Datei, wenn sie unnütz wird, gelöscht wird. Also, dass man dann gegen nichts machen kann. Ja, ach so. Also quasi, ja, dass dann keine Existenz auf von diesem Planeten das, mehr existiert. Das ist, nee, das ist, dass ein Mensch dann oder generell ein Lebewesen dann geboren wird, um diesem Programm irgendeinen Sinn zu verleihen. Aber wenn dieser Mensch dann zu schwach wird, dass er dann zwingend stirbt und gelöscht wird halt. Aber das wäre halt. Schwach wird? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Quantencomputern nicht aus, mein Lieber. Schwach sein müssen. Ich kenne mich mit Quantencomputern nicht aus, aber. Ach, ich habe mir mal gestern ein Video dazu angeguckt, wie die sich von normalen unterscheiden. Okay. Ich glaube nicht mehr. Das war irgendwie so. Da gibt es ja, nein und vielleicht mehr weiß ich. Hat er so Nullen und Einsen so wie an und aus. Ja. Ein Quantencomputer hat einfach so ein Ding und das kann einfach beides sein. Ja. Und dadurch das muss er nicht 10.000, dadurch muss er nicht irgendwie 10.000 Berechnungen machen, sondern nimmt einfach nur dieses eine Ding, schmeißt es dahin und dann hast du es halt so. Keine Ahnung. Das ist halt. Oh, ich 42 mäßig. Ja, keine Ahnung halt. Es gibt diese ganzen Unschaltungen und Oder-Schaltungen und so ein Schlitz, ja. Und dafür brauchst du ja nur in Einzelnen. Und aber da keine hast du dann halt so zwei Sachen, die beides sein können. Aber ich finde diese. Dann musst du nicht 10.000 mal eine Null da reinkriegen und nicht 10.000 mal eins, sondern dann schiebst du einfach so einmal das Ding da rein und dann hast du gleich alle Sachen. Ich finde diese Matrix-Sache aber irgendwie ein bisschen nicht so realistisch, weil. Das mit der Simulation. Gut, wenn's wenn es eine höhere Spezies gibt, die da irgendwas drin testen will oder so, mag sein, aber wozu dann jedes einzelne Lebewesen berechnen und Gefühle geben? Ja, was ist der Sinn dahinter, ne? Und wozu sollte man diesen Lebewesen dann erlauben, darüber nachzudenken, ob es vielleicht ob man vielleicht ein Computerprogramm ist. Ich find's belustigend. Stell dir vor, du entwickelst einen Roboter, eine künstliche Intelligenz heute hier in unserer Welt, die dann, der du dann ein eigenes Denken verleihst. Gut, so weit sind wir natürlich ja, das geht nicht so noch nicht. Aber ich stell dir mal vor, du guckst dir dann die ganze Zeit dabei zu, wie sie sich fragt, ob sie ein Mensch ist oder nicht. Hat irgendwer Blade Runner geguckt? Nein. Blade Runner ist ein Science-Fiction, das weißt du. Ja, Science-Fiction-Film aus den 80ern, der sich um Computermenschen dreht. Ihr habt ja meinen Kurzfilm auch gesehen, ne? Das ist sowas ähnliches quasi. Und die fragen sich die ganze Zeit, bin ich ein Replikant oder bin ich ein Mensch? Und die wollen das dann die ganze Zeit wissen. Weil die damit könnt ihr uns davon, aber in Steins Gate Zero gibt's halt auch so. Ich möchte davon jetzt eigentlich nicht sagen, weil das ein Spoiler ist, aber da gibt's auch eine künstliche Intelligenz, die ist schon so gesehen so fast perfekt. Das Einzige, was sie nicht kann, ist Sachen zu vergessen. Weil irgendwie, das kriegst du in einem Computer nie einprogrammiert. Du müsstest irgendwie ein Programm schreiben, dass der random Sachen, die unwichtig sind und schon sehr lange her sind, löscht. Mhm. Okay, na, aber das machen Computer nicht. Die halten ja überall alles fest, so. Ja. Keine Ahnung. Wollt ihr nochmal kurz darlegen? Ich hab das mal aufgeschnappt, als wir mal drüber geredet haben, wie ihr euch das Ganze vorstellt. Ich glaube, ihr habt eine relativ ähnliche Vorstellung und von wegen, dass es keine Zufälle, dass es kein Schicksal gibt. Achso, das hatten wir schon mal, ja. Warum? Wollt ihr es noch weiter ausführen, oder? Ich meine, das ist ja bestimmt... Naja, also, es ist ja eigentlich ein Domino. Ist irgendwer ein Domino? Nee, warte, Domino ist... Nein, kein Domino-Effekt. Das heißt, dass man, wenn einmal das Ganze angestoßen wird, dass eine Reaktion gibt, die zwingt voraussehbar weiterläuft. Als Domino-Effekt bezeichnet. Voraussehbar ist aber. Ja, weil man kann theoretisch alles vorberechnen, denke ich. Weil man kann ja sagen, jo, wenn ich den Ball so hart werfe, dann fliegt er so und so weit. Das kann man ja ungefähr berechnen. Ja, das kann man ungefähr berechnen. Es gibt Sachen, die kannst du nicht vorberechnen. So eine physikalische Sache. Müsstest du eigentlich, weil wenn du zum Beispiel, wir können natürlich nicht in einem Kochtopf einfach so berechnen, wie das Wasser sich bewegt und so weiter und wo jedes einzelne Atom ist, aber theoretisch würde man wissen, exakt welche Atome wo sind und exakt wissen, in welche Richtung sich irgendwas aufteilen würde oder sonst irgendwas, dann könnte man theoretisch auch einen siebten Kochtopf berechnen. Ich will mal kurz drei Szenarien nennen. Einmal, dir fällt ein Blumentopf, während du die Straße runtergehst, auf den Kopf. Zweitens, du triffst nach 20 Jahren deinen Deutschlehrer im Urlaub in Asien wieder. Und drittens, du bekommst ausgerechnet am Geburtstag deiner Tochter eine Herzattacke. Also so die ganze Sache, wo du dir so denken würdest, was ein Zufall, ne? Ja, genau. Und du dir so denken wirst, ja gut. Dafür willst du jetzt unser Statement haben? Nein, ich möchte nur, also ich meine, ich denke, beim ersten ist es auf jeden Fall berechnet, also mit dem Blumentopf. Quasi, wenn du da lang gehst, in welcher Geschwindigkeit du da lang gehst, wie der Blumentopf steht, ob er gerade irgendwie runtergeworfen wird. Das ist logisch. Aber das mit dem, hier, wenn man jemanden zufällig trifft. Ja, oh, ich denke da nicht so kompliziert, aber ich denke mir. Also ich teile so die gleiche Meinung wie Tillmann. So alles, was passiert, so vorherbestimmt. Es gibt keinen Zufall so. Also auch kein Glück und so ein Shit. Sondern alles, was passiert, das soll so passieren. Und es ist schon vorbestimmt, dass es so passiert. Und wenn du dir das so denkst, dann passt das ja doch überall. Wenn du deinen Deutschlehrer irgendwie in 20 Jahren nochmal irgendwo triffst, dann soll das so sein. Dann, keine Ahnung. So kann man das noch auf das andere so beziehen. Wenn du da einen Herzinfarkt bekommst, so, dann soll das so sein, dass du da einen Herzinfarkt bekommst. Dann sollst du nicht weiterleben. Weil sich das irgendwer ausgedacht hat? Dann ist das ein Frieden. Nicht unbedingt, weil sich das wer ausgedacht hat. Keine Ahnung. Das ist halt. Aber wo sollen diese Entscheidungen denn sonst herkommen? Naja, vielleicht hat er aus einem bestimmten Grund Bock, einfach nach Asien zu gehen. Genau aus dem Grund wie du oder wegen einem anderen Grund. Herr Erik, das ist doch das ist ja die Sache so. Du kannst es nicht beweisen. Vielleicht hat er in seiner Kindheit auch mal irgendwas erlebt, was ihn ultra interessiert hat an Asien und dann will er sich das später irgendwann mal verwirklichen. Und dich genauso. Und dann hat er dir im Unterricht vielleicht mal gesagt, boah, der Ort ist voll geil. und dann hat dich das so fasziniert, dass du da auch hingehst. Keine Ahnung. Das kann ja sein. So denke ich nicht über die Sache nach. Nicht so, dass ich alles so aufbaut ja, darauf, ist... sondern dass es halt einfach passiert. So, da baut sich vorher nichts auf. Das ist halt. So, ja. Dann musst du dir ja vorstellen, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, in einem Fluss, dann verändert das den kompletten Verlauf bis zum Ende ins Meer. Welchen Film ich mir unbedingt mal anschauen muss, ist Butterfly-Effekt. Kennt ihr den Butterfly-Effekt? Ja, hab ich. Der Flügelschlag eines Schmetterlings. Erik, ich spiele auf Steins Gate und habe auch den Anime geguckt. Natürlich kenne ich. Aber was ist denn nochmal den Butterfly-Effekt? Ja, das habe ich gar nicht mehr. Sag das Zitat noch. Du weißt ja Bergmanns-Videos was, glaube ich. Du weißt ja offensichtlich, was das ist. Genau. Und das finde ich total faszinierend. Ja, aber wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado entstehen lassen kann, kann er ihn auch aufhalten. Ja, okay, ja. Kann gut sein. Aber die dem Zitat wirst du nochmal begegnen in diesem Film. Okay, hast du den Film geguckt? Ja, aber ich kann nicht, das ist schon länger her. Was will ich gerade noch erzählen? Gerade hatte ich noch irgendwas Cooles im Kopf. Da war doch noch was. Asien. Nein, ich finde Asien gar nicht cool. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, eben. Ich wollte noch mal wissen, was das andere war. Na, das war was mit dem Herzinfarkt. Ach so, Herzinfarkt. Ach so. Gut. Das ist halt nicht schwer. Wenn sich so dein Herz denkt, kein Bock mehr, dann hat es halt keinen Bock mehr, ne? Und weg. Hurensohn. Der war schuld. Meint ihr, es lohnt sich, sowas mal zu hinterfragen? Oder meint ihr, die dummen, ja? Wie bitte? Okay, lol. Meint ihr, die dummen Menschen sind glücklicher im Leben, weil sie sich so eine Frage gar nicht erst stellen? Was zu hinterfragen? Kann ich nicht beantworten. Ich sag mal, keine Ahnung. Es kommt drauf an, was du dich fragst. Wenn du dich jetzt fragst, Mann, warum ist mein Großvater jetzt gestorben? Ich habe ihn doch noch irgendwie so richtig lieb gehabt oder irgendwas gebraucht. Ja, sowas. Wenn du sowas fragst, ist eine in Anführungszeichen dumme Person ist dann vielleicht glücklicher. Aber wenn du irgendwas fragst, keine Ahnung. Und was anderes. Ich meine, das ist was ziemlich gerne. Ich finde sowas ziemlich interessant. So. Also ich bin wirklich sowas, wenn ich sowas hinterfrage, weil ich hinterfrage sowas gerne, also ich mache mir gerne Gedanken darum. Man hat eine Beschäftigung, ne? Ja, man kommt da nicht mehr von weg so. Aber das Frustrierende ist, dass du weißt, du wirst nie die Antwort darauf wissen. Sobald du tot bist, vielleicht. Ja, aber was bringt mir das dann, wenn du tot bist? Ja, und dann denkst du, ach so, super, da kommt meine Frage endlich draufgekommen. Das ist doch alles komplett logisch, Junge. Genau. Wahrscheinlich, gell? Nein, Junge. Weil du als Tier so denkst, so, hier, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, Junge, das bringt mir jetzt so richtig. Nach dem Glücksrad. Ich finde die Idee geil, ich könnte mal einen Film drüber drehen. Hast du Glück, wenn du ein Tiger bist, Pech, wenn du eine Kakerlake bist. Nein, Stell dir mal vor, du wirst wieder als Mensch geboren. Oh, ist fuck, es, Alter, ist, nee, kein Bock. Ja, ich wollte gerade sagen, ist es Fluch oder Segen, als Mensch geboren zu werden? Weil es ist die stärkste Spezies, aber anscheinend auch so es die ist, dümmste. Es ist beides. Es ist beides klug und dumm. Also. Ja, weil du bist einfach so gezwungen, dich an die Gesellschaft anzupassen, aber du kannst halt auch über so Sachen nachdenken und das ist das, was ich am Menschsein geil meinst finde. Du, Tiere können das nicht? Naja, ich, Delfine? Das ist ich glaube, ja, Delfine kommen. Das ist doch, 20% der Hirnleistung, wow. Menschen haben Fakten und sie hinterfragen diese Fakten. Tiere tun das nicht. Ja. Die nehmen das an. Ich habe meiner Katze schon so oft... Guck mal, Tiere hatten Angst vor Feuer, so, die haben Feuer gesehen, sind davor weggerannt, so, Menschen haben sie so angesehen, fanden das vielleicht nicht ganz so geil, aber dachten sie so, ey, was ist denn das? Ey, das kann man ja benutzen, geil, Junge, so, weißt du? Ja, und ich habe meiner Katze halt schon ziemlich oft mein Handy vors Auge gehalten und habe so den Bildschirm hoch und runter gemacht. Und die hat immer komplett desinteressiert weggeguckt. Hm. Naja, kennst du diese... Und ich habe mir dann so gedacht, so drüber nachgedacht, was würde ich mir denken, wenn ich das nicht kenne und mir jemand diesen Bildschirm zeigt und den hoch und runter macht. Da wäre ich fasziniert. Ja eben, das wollte ich gerade sagen. So, du hättest dich wahrscheinlich so gewundert, oh, wie funktioniert... Was ist denn das? Das ist ja richtig nice, Junge. Wie funktioniert denn das? Cool. Genau. Aber sie dachte einfach so... Ja, schön, und jetzt? Funktioniert. Ich zum Beispiel auch bei irgendwie, was weiß ich, Musikboxen. Ich würde mich fragen, wo kommt die Musik her? Wie funktioniert das? Ich weiß, wie es funktioniert, aber meine Katze nicht. Und die, die denkt sich dann immer so, ja, läuft Musik, wow. Ja, eben, das ist eine Sache. Das juckt die Null. Die nimmt Sinn, dass da einfach Musik herkommt. So. Ist egal. Ja. Solange die Musik nicht laut und erschreckend wirkt, ist dir das egal. Es ist dir auch so egal. Es wäre ja auch so egal. Nee, ist es ja auch. Ist ja offensichtlich, dass der Mensch hörnicht am weitesten gebildet ist, aber das, was er damit anfängt, ist einfach total nicht vertretbar. Das ist halt so die Sache. Und wenn du dann ein Tier bist und dir gechillt denkst, ach Mensch, ich werde hier gefüttert oder keine Ahnung, ich hole mir mein Fleisch oder mein Essen selber und ich trete dafür niemanden auf den Fuß aus, halt die Tiere, die ich töte. Aber Erik, du bist doch Vegetarier, das wärst du. Gell, über sowas darfst du gar nicht reden. Wäre ich als Tiger auch Vegetarier, ist die Frage. Ich bin die ganze Zeit nur Gras und ich gesell mich zu den Kühen. Kaut er so abgemagert an einem Baum rum. Ich verkleide mich als Kuh, damit die anderen Kühe mich nicht wahrnehmen und dann gras ich damit. Weil die sollen ja keine Angst vor mir haben. So bescheuert, ey. Weil du als Tiger ja auch die Enzyme dafür hast. Natürlich, Junge. Ja, keine Ahnung, was das ist. Der würde nicht gerne den ganzen Tag nur Blätter fressen. Bäh, Bio ist für mich Abfall. Ja, Bio ist für mich Abfall. Oh Mann, ey. Ekelhaftig, ey. So ein Assi, ey. So gut, dass ich kein Fernsehen mehr gucke, ey. Das bleibt mir schlecht vor. Denke ich mir auch. Aber ja, das ist im Internet heute. Ja, das stimmt. Oh Gott, ey. Ich will mal ganz kurz weg. Jo, dann ist jetzt wahrscheinlich auch Aufnahmepause. Das ist schon interessant. Ja, ich glaube, das ist die tiefgründigste Folge, die wir hier haben. Ach, Till, Mann. Aber Mann, ich habe so viele Vorstellungen, ich möchte nicht alles sagen. Wir da? Was hast du? Nichts, ist schon alles in Ordnung. Ach so, ja, dann. Ich gesagt, kauft über meinen Reflink und dann ist alles gut. Ja, genau, kauft über meinen Reflink. So. Oh. Ich habe jetzt so viele Vorstellungen, so. Aber ja. Die sag ich nicht. Bleiben alle schön in meinem Kopf drin. Nee, ich will jetzt auch keiner erfährt. Genau, außer ich. Weil so kommt die Menschheit voran. Ja, vielleicht will ich ja nicht, dass die Menschheit großartig vorankommt. In Sachen Umweltschutz und so auch nicht? Was? Genau, ich. Was? Das habt ihr beide gerade geredet. In Sachen Umweltschutz auch noch nicht? Umweltschutz. Das hat doch nichts mit Umweltschutz zu tun, wenn ich keine Ahnung, nach dem Tod unserem Kind nachdenke. Ja, vielleicht schon. Dann weiß ich, dass die Umwelt dadurch nicht, dass die Umwelt dadurch einfach weniger belastet wird. Krass. Nein, also das tut der Umwelt sogar gut. Ich meine, irgendwelche Käfer, die erfreuen sich dann an meinem Körper. Ja, die denken sich so, oh, geil, Junge. Lecker. Lecker Leberkäse. Alter. Naja, aber auch wenn du irgendwie in den Sarg gesteckt wirst in der Erde, dann sind da trotzdem Bakterien, die dich auffressen. So, also haben die doch schon was von. Es ist halt traurig. Ich glaube, Also ich weiß gar nicht, es gibt einen Komiker, auffressen, also eigentlich... Auffressen wird man bei Bakterien nicht sagen, die zersetzen dich eher. Eigentlich Musiker, der Olli Schulz, der macht mit Jan Böhmermann immer einen Podcast und der war mal bei TV Total, hat ich habe gerade gefragt, weißt du schon, wie du beerdigt werden möchtest? Also ich will mit Urne, aber nicht verbrannt werden. Oh mein Gott, was ist das? Wie soll sich da was Schönes ausdenken, hat er gesagt. Kompressieren, halt... Junge, den ganzen Körper so irgendwie so zusammenpressen, so bam. So einen kleinen Ball und dann eine Urne rein. Geil. Ich fände so ein Wikinger-Begräbnis irgendwie voll cool. Ja, hey, wie läuft denn das ab? Kennt ihr das nicht? Ihr schickt dann, habt das, das Bötchen. Ach so, das. Ach so, das. Genau. Ja, und dann schickt ihr es aufs Meer und dann Feuerpfeil, bam. Ja, wo musst du erstmal treffen? Hat Ehre, ne? Das hat Ehre, der Körper ist direkt weg. Man, Und keine Käfer kriegen was zu essen. Genau, keine Käfer kriegen was zu essen, weil natürlich auch was Gutes. Ist der Umwelt also nichts Gutes tun. Dann halt lieber so, Erik, noch mehr CO2 in, ja, die Umwelt verschleppen. Darf ich ganz kurz fragen, wie lange du das hier vorgestellt hast? Max ist nämlich gerade gekommen. Er meint so. Also so ganz kurz, wir haben ja, kurze Zeitangabe so. Ja, ich habe mir noch so 10 bis 20 Minuten vorgestellt. Okay, gut. Wie viel haben wir denn schon? 10 bis 20, das wird mir Max eh nicht glauben. Halbe Stunde. Wir haben schon eine halbe Stunde geredet. Ja. Krass, ne? So. Damn. So, ich habe ihn geschrieben, 10 bis 20 Minuten. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. So, schönes Ding. Meint ihr... Gut, das trifft jetzt in eine ganz andere Schiene ab, aber... ja, ist doch in Ordnung. Meint ihr, Käfer, Mücken, Fliegen haben ein kleineres Recht zu leben als andere höhere Spezies? Naja, wenn sie nerven, schon. Alter, Tim. Naja, ich meine... Haben doch eigentlich alle... Den Nutzen. Naja, aber nicht, wenn die Malaria wirklich haben, dann haben die keinen Nutzen. Also tatsächlich Mücken haben immer einen Nutzen, weil Vögel die essen können. Es geht um Nahrungskette. Ja, eigentlich ist der Nutzen von Käfern zu sterben. Ja, genau, und deswegen haben sie ja ein geringeres Recht als andere, oder wie? Also theoretisch. Eigentlich ja schon. Ja. Weil es eine Nahrung ist. Hm. Weil ich meine, wozu werden die sonst in Massen geboren? In irgendwelchen Tümpeln? Hat ja sonst keinen Sinn. Ja, dafür sind sie da. Ja, stimmt. Aber vielleicht macht das da sogar einen Sinn, weil Fliegen und Mücken haben ja ultra die kleinen Gehirne, ne? Dann können die wahrscheinlich. Ich glaube, die haben doch nur irgendwelche Nervenlaufbahnen da. Die haben doch gleich mal gar nicht mal so krassen Gehirn. Also, können die überhaupt empfinden? Wahrscheinlich schon, ne? Aber wahrscheinlich halt nicht weiß so umfangreich. Ich glaube nicht. Ja, ich eher eben nicht so umfangreich. Ich glaube nicht, dass die nicht. Ich glaube nicht, dass die überhaupt Schmerzrezeptoren haben. Ja, eben. Ich glaube einfach nur, dass die irgendwie ihren natürlichen Instinkt nachgehen. Irgendwie so. Ich glaube echt nicht, dass die überhaupt Schmerzrezeptoren haben. Ist denen so alles egal. Die haben. Ich glaube nicht wirklich, dass die irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Angst kriegen oder so. Also, wenn ich irgendwie so ein Mensch die kaputt hauen will, wollen sie sich schon denken, oh, weg hier, so, aber. Ja, einfach ein Reflex ist das, wie wenn du auf eine heiße Platte fest und deine Hand wegziehst. Ja, eben, genau. Die haben nur ihre natürlichen Instinkte. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Rezeptoren haben, irgendwelche Schmerzrezeptoren, weil die haben ja einen Chitinpanzer und der wo sollen da noch irgendwelche Nervenzellen enden? Ja, schön, das macht keinen Sinn. So, wenn irgendwie nirgendwo Haut von denen ist oder so, dann macht das keinen Sinn, dass sie da irgendwie was haben. Aber keine Ahnung. Manchmal denke ich drüber nach, ob, also Religion, besonders die christliche, ist für mich schon relativ abgeschrieben, aber irgendwie denke ich mir manchmal, dass es doch da irgendwen geben muss, der sich irgendwas ausgedacht hat, wie das hier alles entsteht. Die Evolution existiert natürlich, die ist wissenschaftlich bewiesen, aber irgendwer, da muss doch irgendwas geben, was da den Anstoß gegeben hat, was, also klar, die ersten Bakterien oder sonst wie, aber halt, dass heute alles so funktioniert, wie es funktioniert. In der Luft ist Sauerstoff, den Sauerstoff nehmen wir auf, der Sauerstoff versorgt unsere Muskeln und das ist auch das, was unsere Muskeln brauchen. So, weißt du, dieser ganze Stoffwechsel. Wie gesagt, warum funktioniert das so? Die Chance, dass du das überhaupt Leben entstehen konnte, ist ja sowieso eigentlich so extrem gering. So gesehen war es eigentlich so gut wie unmöglich, dass irgendwie Leben entstehen könnte. So gut dass wie? Dass die Erde genau den Abstand zur Sonne hat, dass wir nicht erfrieren und auch nicht irgendwie verbrennen. Genau. Man würde es Zufall nennen, wenn wir darüber nicht schon geredet hätten. Dass irgendwie noch, dass noch, wo die Erde noch so ein glühender Ball war, andauernd irgendwie Meteoriten reingekommen. vielleicht sind die dann noch Wasser, also H2O, hingebracht haben, das abgeregnet hat, damit es dann wieder verdunstet ist und immer weiter, dass es irgendwann so hart abgekühlt ist, dass es in so eine Erdkruste entstanden ist. Ist auch der Mond meinte so, ja komm Junge, crash mal dann nochmal rein, hat es noch so ein schönes Ding um den Orbit rum. Ozonschicht, Magnetfeld, Atmosphäre. Ja, genau, das Magnetfeld ist ja auch so eine Sache. So. Das ist nicht der Mars hat ja keins und deswegen hat er... Das, so? Das Magnetfeld schützt uns ja... Mit vor Strahlung ja. Und vor irgendwelchen. Der Mars. Die Sonne sondert ja auch irgendwas ab, wovor uns das Magnetfeld schützt. So. Der Mars. Die Sache ist. Der Mars, der hat ja kein Magnetfeld und deswegen hat er auch keine Atmosphäre. Das wird von Sonnenstürmen einfach weggepustet. Der Mars hatte mal Atmosphäre und der hat wahrscheinlich sogar mal Wasser da. Der hat auch immer noch Wasser. Das wurde durch. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Es ist so eine Sonnenstrahlung, weißt du so. Unser Magnetfeld schützt uns davor. Die Sonnenstrahlung, die trägt das ab, die hat das beim Mars abgetragen, so dass da ja. Einfach immer weniger los war. Und das Magnetfeld der Erde schützt halt davor. Genau, ich habe irgendwie mal, das Magnetfeld entsteht halt, weil wegen dem Erdkern, da sind irgendwelche Metalle so drin. Und aus irgendeinem Grund denkt er sich so, yo, das ist jetzt magnetisch, geil. Keine Ahnung. Erik hat es wegen Evolution gehabt und warum Religion entstanden ist, oder? Was? Ja, Erik hat eher so gesagt, so, dass da irgendwer hintersteht. Ja, so. Irgendwer so, der deswegen das Leben gibt. Das war locker eh wie Harry Potter, dass das eine gute Machtgeschichte war. meint ihr, das ist jetzt eine mega interessante Frage, finde ich. Meint ihr, wenn dieser Planet nicht existieren würde, aber ein anderer, also wenn wir quasi alle nicht leben würden, aber ein anderer Planet, der halt dieselben Bedingungen hat, würde das Leben dann so existieren wie heute, würden wir vielleicht sogar leben? Nein. Nee, ich glaube nicht. Also, obwohl... dann müssten wir... Du meinst, es sind exakt die gleichen Bedingungen, ja? Ja, genau. Ja, dann wäre es ja eigentlich der gleiche Planet. Naja, nicht... Sagen wir mal, es ist ein anderer Planet, andere Form, so, andere ja, genau. Kontinente kleiner, und so, es gibt irgendwie so... Aber die gleichen Bedingungen, so, Temperatur... Alles so ganz normal. Dann denke ich aber, dass sich trotzdem alles so entwickelt hätte wie jetzt. Es hätten sich ja trotzdem irgendwie Einzeller entwickelt. Ja. Die Sache ist, nur wegen einer anderen Form von der Erde oder so, hätten die sich ja nicht großartig anders irgendwie. Die Sache ist, entwickelt. Ja. Lebewesen, die wirklich überlebensfähig sein müssen, können, müssen Augen, also Sicht, also sehen können, die müssen. Schmecken können oder riechen können, was nicht mehr gut ist, was verdorben ist. Und die müssen arbeiten können. Das heißt, Blinde haben keine Chance zu überleben. Nein, oder das will ich damit nicht sagen, aber es ist nötig. Was meinst du mit arbeiten? Was meinst du, sie müssten arbeiten? Arbeiten, dass man Dinge, also wenn's, Energie wenn diese, kann. Nein, wenn diese Zivilisation dann weiter fortschreiten will. Ach so, dann muss man Sachen arbeiten können. Dann braucht man die Hände vorm Kopf und vor den Augen. Man sieht, was man macht. Fortschritt erreichen können. So, man muss in der Lage sein. Ja, ja. Und du redest von einer Zivilisation, Junge. Ich dachte, wir sind noch hier ganz am Anfang. Nein. Habe ich auch gedacht. Ich dachte, wir wären ganz am Ende schon. Nee, ich habe eigentlich. Aber es ist in Ordnung, Ich meine, da wären wir sowieso hingekommen. Irgendjemand hat noch einen Einwand gebracht. Ja, was? Ach so, Blinde. Blinde, natürlich sind die überlebensfähig, sonst würden sie ja nicht leben. Aber wir bieten zum Beispiel so einen Blindflug oder einen Blindenhund, ich glaube alleine. Man bietet ihnen ja Hilfsmittel, alleine würden die auch klarkommen, aber die bräuchten einfach viel länger, um Dinge zu wahrzunehmen und zu verstehen. Weil es dauert ja, bis man irgendwelche Sachen abgetastet hat. Die nehmen das ja anders wahr, ja. Was ich nochmal sagen wollte, mit diesem anderen Planeten, hätte es nicht sein können, dass die Einzeller sich anders entwickelt hätten und die Augen irgendwie am Arsch sind oder so? Naja, es hätte ja sein können, dass da andere Chemikalien in anderen Mengen sind. Die Sache ist, was hätte denn das gebracht? Ich meine, es hat ja einen Grund, warum alle unsere Sinneswahrnehmungsorgane oben am Kopf, also so gut wie am Kopf sind. So. Ja, das hat einen Grund, genau. Ja, und wo kommt der Grund her? Ja, dass der Weg so kurz wie möglich ist. Die Augen sind in Höhlen, haben auch noch Augenlider, so die sie schützen so. Die Ohren sind da, weil die so direkt, also können die Impulse direkt ans Gehirn weiterleiten. Es muss so nah wie möglich am Hirn sein. Um ihre zurückzulegen, so. Es muss so nah wie möglich am Hirnstamm sein. Genau, das muss halt alles schon so direkt nah dran sein, damit das Gehirn das schnell verarbeiten kann. so schnell wie möglich. Hat sich das auch durch die Evolution gebildet und die, mal, durch, die mal, durch die natürliche Selektion, die Leute, also die Spezies, wo diese Wahrnehmungsorgane nicht so nah am Gehirn waren, sind einfach ausgestorben. Ja, weil das, halt, weil das würde die Natur so, also so würde es nicht entstehen, so, weil das wäre nicht so wirklich praktisch. Das wäre nicht logisch. Eben, das wäre halt einfach nicht praktisch. Das heißt, sowas gibt's einfach gar nicht. Was nicht praktisch ist. Das kann ja geben. Na, die Sache, ich meine, es gibt ja auch Schnecken und die haben Fühler. Das kann es geben, so. Aber es würde wahrscheinlich aussterben, so. Mhm. Weil wenn es nicht praktisch ist, ist es. Es, also klingt logisch, aber es ist uneffizienter als andere Arten oder so und die würden dann diese Art wahrscheinlich auswirken, ja. Halt, weil die einen Vorteil haben. Weißt du? Mhm. So. Die Evolution bedeutet, dass was besser keine Ahnung, irgendwie an deinen Hüften werden oder so, keine Ahnung. Denn hättest du wahrscheinlich eine größere Reaktionszeit, als wenn die jetzt direkt oben wären. So, weil auch wenn es nur Nanosekunden sind. Weil im Auge muss ja das Bild erstmal entstehen, das muss zum Gehirn geleitet werden und das Gehirn muss ja aus dem Bild, das muss ja was rein interpretieren. Hm. Weil du weißt, hast bestimmt im Biologieunterricht mitbekommen, eigentlich das, was die Augen wahrnehmen, das Bild ist umgekehrt. Ja. Und das Gehirn interpretiert es so, dass es Sinn macht, ne? Dass das halt so, ja, und, wie du siehst. Und wer weiß, was alles schon auf dieser Welt existiert hat. Aber ja, die Sache ist, das, was heutzutage alles existiert, dieses immer gleiche Muster, Augen nah am Kopf, Ohren nah am Kopf und so weiter, mit Lungen und so weiter, das hat halt in der Evolution gesiegt und war einfach auf dieser Welt das bestmöglichste Ergebnis in der Evolution. Und deswegen hat dieses Muster gesiegt. Das hat sich durchgesetzt, genau, weil es am praktischsten war. So. Gibt es vielleicht irgendwann den Übermenschen? Nein. Der noch besser ist als wir, oder sind wir schon perfekt? Wir sind nicht perfekt, aber wir werden ich uns auch... Nicht, die Sache ist, der Mensch bildet sich ja... Also ich glaube nicht, dass es den Übermenschen gibt, so. Also... eventuell durch die Hilfsmittel, die er sich schafft halt. Weißt also du? Wir sind die Final Form. Nein, aber nein. Wenn denn nur durch Hilfsmittel, die er sich selber schafft, weil der Mensch, der bildet sich ja durch die ganzen technischen Hilfsmittel, also körperlich ein bisschen immer weiter zurück. Weißt du, ich denke, dass wir halt einfach durch dieses... Ich hab mal so ein Video gesehen, wie sich der Mensch in Zukunft entwickeln wird und da wird gesagt... Es wäre nicht viel anders, also man würde in Zukunft nicht viel anders aussehen als jetzt. Man würde vielleicht ein bisschen wegen irgendwelchen Gegebenheiten eine gebeugtere Körperform haben, damit man irgendwie besser in Menschenmassen vorankommt oder sowas, was weiß ich. Weil es gibt ja immer mehr Menschen und die Natur passt sich an alles Mögliche an. Und dass man in die Richtung sich halt verändert, aber nicht mehr in diese Leistungsrichtung, sondern wahrscheinlich eher im Gehirn, dass sich da irgendwas verändert. Oder, ja, eben. Weil wir müssen nichts mehr wirklich leisten. Ja, eben, wir schaffen ja alles, was wir so brauchen. Wir sind auf einem Stand, dass wir Physik nutzen, um uns Sachen leichter zu machen. Dass wir... Ja. Weil wir auch nicht mehr jagen gehen müssen oder so. Wir müssen keine Steine mehr tragen, um irgendwie ein Haus zu bauen. Das geht alles mit Maschinen. Und das wird in der Zukunft zunehmen, dass wir einfach immer weniger machen werden und deswegen werden wir auch immer weiter zurückentwickeln. Ja, eben meine ich ja so, der Körper bildet sich da deswegen immer ein bisschen weiter zurück. Okay. Wenn man da nicht so gegen macht. So, es gibt ja... So, ich wollte jetzt nochmal kurz anteasen, so in ein paar Minuten können wir die Endrubrik durchnehmen. Und ich habe mir als Thema jetzt ausgesucht, Todeswunsch. Wie möchtet ihr am liebsten oder am überhaupt gar nicht sterben, so quasi? Ich will sterben. Aber nicht jetzt. Also ich meine, quasi Lieblings- und Todesvorstellung. Ich will nicht ewig leben, auf keinen Fall. Ich auch nicht. Okay. Wärt ihr jetzt schon bereit dazu? Also, nein. Jetzt möchte ich auch nicht sterben. Ich meine jetzt zu sagen, wie ihr am liebsten sterben würdet oder wie ihr am liebsten nicht sterben würdet. Natürlich am liebsten unqualvoll. Ich möchte, wenn dann einen ganz schönen entspannten Tod, nicht qualvoll oder so. Aber warte, dann nehmen wir das erstmal geordnet durch. Und wann, okay. Und wenn, dann möchte ich nicht in irgendeinem Hurensohn Krankenhaus am Ende liegen und noch 10.000 Jahre in irgendeinem Gerät liegen, wo ich weiß, ja cool, irgendwann werde ich sowieso sterben. Das wird nicht mehr besser. Das heißt, ich möchte am liebsten irgendwie nach einem schönen, erfolgreichen Leben einfach, ich weiß nicht, bei mir zu Hause irgendwie sterben. So, da, wo ich irgendwie zu Hause war, noch mit der Familie oder so. Keine Ahnung. Das ist meine Sache. Noch im Bett oder so? Also, dass du da in deinem Bett so liegst, noch irgendwie entspannst und dich so zurückerinnerst, so was noch mein ganzes Leben so durchläufst oder so. Und dir so dann denkst, ja, mein Leben war schon ziemlich geil, so. Ist schon aber ich möchte auf keinen Fall im scheiß Krankenhaus liegen. Also. Wo ich rund um die Uhr von irgendeinem Arzt irgendwie irgendwas mit mir macht, so. Wo 10.000 Röhren irgendwie in meinen scheiß Körper reingehen, weil die da irgendwas durchpumpen oder so, damit ich noch länger lebe, das will ich nicht. Also Marc, das will ich nicht, ne. Deine Lieblingsvorstellung quasi, ruhig im Beisein der Familie, zu Hause, und deine Hassvorstellung im Krankenhaus, ja, nach Unfall oder Krankheit. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass der technische Stand immer weitergeht, dass wir, keine Ahnung, meine, dass man nicht irgendwie an Krankheiten oder so schluckt oder dass es irgendwie Prothesen oder so gibt, das finde ich okay. Aber ich möchte nicht, dass man unnötig länger am Leben gehalten wird, als es sein muss, dass man da irgendwie noch leidet oder so. Ne? Ja, eben genau, weil das bringt einfach nichts. Du kannst in deinem Leben nicht, du weißt, du kannst nichts mehr machen, du wirst nur in diesem Bett noch rumliegen und dich zu Tode langweilen. So, es wird nichts mehr passieren. Also wo liegt denn der Sinn dahinter, da noch weiterzumachen? Diese Machtlosigkeit über den eigenen Körper. Nee, Angst vorm Tod. Ich habe keine Angst vorm Tod. Ich habe Angst vorm Tod. Ich keine Ahnung habe, was passiert. Deswegen, diese Unwissenheit, das stört mich. Also ich hab ein eigentlich relativ klares Denken davon, was mit mir passiert nach meinem Tod. Und deswegen, ich kann nichts daran ändern und deswegen, warum sollte ich Angst haben? Ja, okay. Du kannst es nicht ändern, dass du stirbst. Du kannst daran nichts ändern. Und deshalb, finde ich, sollte man auch keine Angst davor haben. Aber wenn du stirbst, Timmer, wie möchtest du denn sterben? Marc hat schon vorausgenommen. Genau wie Marc, also. Keine Ahnung, also in meiner Familie jemand, der ist, da war ich noch nicht auf der Welt, aber der ist an, ich glaube, seinem Geburtstag oder an Weihnachten gestorben. Die ganze Familie, die war dabei und der ist im Sessel, ist der einfach eingeschlafen, komplett ruhig und zufrieden. Das ist doch verhältnismäßig schön. So. Wusste der Rest schon, dass ihm nicht gut geht? Das ist vielleicht für die Familie im Nachhinein nicht ganz so schön. Nö, also doch, eigentlich schon. Also ich würde nicht wollen, dass meine Familie dann so denkt, so, oh, da war ich jetzt dabei, finde ich traurig. Nein, ich würde gerne haben, dass meine Familie sich dann freut, dass sie dabei war, weil ich dann einen schönen Tod hatte, weil ich alle um mich rum hatte, alle gute Stimmung hatten und es ein schöner Tod war, so. Weißt du? Und ich will... So, Jungs, ich habe gehört, heute werde ich sterben, dann feiern wir mal eine Party, Jungs. Nein, ich meine, das war ja ein Fest, Weihnachten und so. Ich glaube, Timmer meint auch so, dass die vielleicht gar nicht so davon wissen, dass du stirbst, sondern dass es halt einfach passiert. So. Ja. Weil wenn die das wissen würden, dann würden die schon total traurig sein. Toll, vielleicht auch noch ein Trainer so, nein, bitte jetzt nicht oder so, sondern dass du einfach so sitzt. Und du stirbst halt so. Keiner, und also die behandeln dich noch normal, die behandeln dich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so richtig hart besonders, nur wenn du gleich stirbst, sondern die behandeln dich noch normal so. Ja. Und so, die Sache ist, ich finde es eigentlich schon eine Zumutung, dass es keine Sterbehilfe gibt. In Deutschland. In vielen Ländern Sterbehilfe. Ja, ich rede jetzt von Deutschland, weil wenn man an so Maschinen hockt. Na eben, das habe ich ja schon gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und einfach nur noch da ist, dann will man und alt ist. Ich meine, wenn man noch jung ist und ein mögliches ganzes Leben noch vor sich hat und eine Chance auf Heilung oder annähernde Heilung hat, dann okay, aber wenn man alt ist, dann will man das Ganze gar nicht mehr. Dann bedeutet es einfach nur noch Stress und dann ist auch dieser Tod nicht schön. Das heißt, deine Hassvorstellung wäre auch quasi im Krankenhaus, so wie Marc. Ich habe keinen Bock auf Altersheim oder Krankenhaus oder sonst irgendwas, wo irgendwelche Menschen sich um einen kümmern und einem den Arsch abwischen. Nee, das möchte ich auch nicht. Das ist... Ich möchte mal kurz darlegen, wie ich mir das so vorstelle. Also ich fange mal mit meiner Hassvorstellung an. Was ich richtig schlimm finden würde, wäre langsam und qualvoll, so wie jeder andere logischerweise auch. Ich hatte vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, ich würde gerne ertrinken. Aber keine Ahnung. Alles klar. Gut. Keine Ahnung, warum ich das. Also sowas wie ertrinken oder ersticken so oder so. Ersticken muss richtig schlimm sein. Der Tod ist einfach so grausam, wenn du ertrinkst. Ja. Aber ersticken muss richtig schlimm sein. Ja, das stimmt. Deswegen sowas wie ersticken, wenn ich irgendwie einen Bonbon verschlucke oder so. Das wäre auch noch ein richtiger Lappentod. Aber. da ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe zu sterben, denk ich mir dann einfach, meine Lieblingsvorstellung wäre, wenn ich gehe, dann mit einem Knall. Am besten, wenn ich... Oh, Alter. Nein, das nicht. Aber ich meine, am besten, wenn ich möglichst alt bin, kommt der Weltuntergang. Du kannst perfekt zum IS gehen, Alter. Ich meine, halt nicht egoistisch, sodass die Leute um mich trauen, sondern beim Weltuntergang. Der Weltuntergang wäre ein richtig cooler Tod, finde ich. So schöne Boom, alle weg. Mit Style gehen. Die Sonne denkt so, yo Jungs, mal weg mit euch. Boom. Und dann sehen wir so die Meteoriten. Jetzt möchte Erik sterben, jetzt stirbt die ganze Welt. Dann sehen wir so, stimmt, wäre auch ein bisschen. Und Erik geht so ganz vorne so, ja, komm nur. Yay! Dann sehe ich so den Meteoriten auf mich zu fliegen und dann sage ich, ach, die Maya hat sich um 50 Jahre verspätet, so ein Mist. Ich habe noch so einen Komiker, so, ach Mensch. Aber ich hab's schon gewusst, das kommt irgendwann. Ich hab's mir schon immer gedacht, Jungs. 2012 gets real. Oh mein Gott, Alter. Ja. 2012 Flashbacks, Jungs. Alter. Ja, Jungs. Ken mit einem Knall gegen. Ja, also, stimmt, das darf man nicht falsch interpretieren, aber halt. Ja, eben. Ich dachte, ich hätte so aller Ohren gebaut. Oder halt mit irgendeiner coolen Show oder so. Habt ihr das Waititi-Endvideo, das letzte Mal? Yeah. Es ist vorbei. Ja, und dann das Auto. Ja. Aber ich glaube, das so zu gestalten würde relativ schwer, wenn du dich nicht so gewollt in die Luft sprengen willst. Ja, genau, das wäre schwer zu erzielen. Aber naja. Ja, ich bin's mich an eine Atombombe. Das ist doch das Gleiche. Ja, aber eine Atombombe, die... Ey, Leute, das ist mein Wunschtod. Und zwar, wenn die Erde untergeht und ein Raumschiff im Weltall gebaut wird... Naja, was soll denn das sonst gebaut werden? Na, egal. Und kennt ihr dieses System, dass dann hinten dran Atombomben geschmissen wird, kontrolliert gezündet werden und dann so eine Feder das Raumschiff vorantreibt? So. Ja. Und an so einer Atombombe will ich mich dranhängen, Alter. Dann bin ich dabei, wie die Menschheit gerettet wird und ich sterbe als 90-jähriger Mann. Alle fragen sich so, wo ist denn Tillmann hin? Das ist ja leider Tschüss. Aber das wäre, was soll ich gerade sagen? Ah ja, genau, das wäre cool, im All zu sterben auch, ne? Oder nee, in so einer Maßnahme. Ich nicht. Ja. Weil es ist einfach übelst langweilig. Und die wird schwindelig. Nee. Also okay, gut, kommt doch, ja, an, doch kommt in einer Rakete so, die Sache ist, du kommst eh nicht weit, so immer. Naja, stellt euch mal vor, ihr fliegt von der Sonne und von der Erde weg und seht nichts. Ich knall jetzt einfach volle Kanne in den Mond rein, so geil. Habt ihr das eine mitbekommen, das habe ich letztes Mal im Fernsehen gesehen, irgendwie in den 90ern, wollte eine Lehrerin aus den USA, wollte im Weltall unterrichten und wollte mit einer Rakete hochfliegen und wollte dann per Videoübertragung oder per Fernsehen zu ihren Zuschauern sprechen. Und sie hatte so einen guten Willen, war mega nett und diese Rakete fliegt los und explodiert. Direkt. Ach so, oh ja. Fünf Sekunden nach dem Start. Das habe ich mitbekommen, ja. Und die Kinder und die Schüler haben zugeguckt. Alter. Sauschlimm. Ja, naja, gut. Jungs, ich würde sagen, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet. Das ist schon mal nicht schlecht. Jo, hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der ersten Sendung. Ja, immer wieder gerne. Und vielen Dank auch an die Leute da draußen, die zugehört haben. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr mir ja vielleicht irgendwas schreiben. Keine Ahnung, wie das geht. Ich kann euch auch meine E-Mail-Adresse geben oder so. Vielleicht auf WordPress, was weiß ich. Und hast du noch einen coolen Endsound? Ich habe leider keinen Endsound. Oh, aber ich kann. Schade. Soll ich nochmal den Format? Nee, ich hab eine bessere Idee, was ich einspiele. Komm gleich noch. Aber okay. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Mitlabern und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Hedrich und Gast. Oh mein Gott. Alter, der Ricardo ist jetzt auch noch dabei. Cool. Ey, ich hab auch noch. Ey, und noch. Okay, tschüss. Ciao.